Der englische Waschmittelvertreter. The Waschmittelvertreter. Also er dreht jedem etwas an. Dem Papst ein Doppelbett. Der Waschmittelvertreter geht von Haustür zu Haustür, from house door to house door und versucht sein Waschmittel anzupreisen. Das Waschmittel heißt Whiz. Das haben wir hier nicht. Wir haben ja also das Waschmittel heißt Whiz. Also Whiz Whiz, sweeter as a kiss. Und zwar kommt er dann auch an eine Tür. Hello, das heißt Hallo. Eine junge Frau kommt rein. Er fragt sie, er asked her, I have a nice wash powder. Do you want to have some? Oh yes! Das heißt, oh ja. Oh yes! But can you show me how good it is? Okay, sagt er. Ja, ja. Er nimmt zwei Behälter mit Wasser. To be holder fürs Vorder. In dem einen füllt er zusätzlich noch das Waschmittel Whiz. Und er sagt zu der Dame, give me your pullover. Das ist das obere Kleidungsstück in Wolle gehalten. Dip, dip, dip in the whiz, whiz, whiz, in the water, clean. Oh wow, sagt sie, das ist ein Ausdruck des Erstaunens. Wow, hey, that's wonderful, show me more. Okay, sagt er, give me your rock, das ist der Rock. Dip, dip, dip in the whiz, whiz, whiz, in the water, clean. Oh, crazy, also sie ist sehr erstaunt. I'm very astonished, but give me a last demonstration. Okay, sagt er, wenn du will. Er nimmt, he takes the Undertrousers. Dip, dip, dip in the whiz, whiz, whiz, in the water, Dip, dip, dip.